Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, hallo alle zusammen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Donnerstag, Themennacht, und unser Thema heute Nacht heißt Erinnerungslücken. Habt ihr in eurer Biografie, in eurem Leben Erinnerungslücken? Gab es Ereignisse, vielleicht dramatische Ereignisse oder auch Ereignisse, die euch peinlich sind, an die ihr euch nicht mehr erinnern könnt? Nur andere Leute haben euch davon erzählt. Das kann vielleicht ein Unfall sein, das kann ein Erlebnis mit Drogen oder durch Drogen sein, das kann auch ein ungewöhnliches Schlafwandeln sein, was auch immer. Erinnerungslücken. Wenn ihr Erinnerungslücken habt und mir gerne davon erzählen wollt und über die Umstände berichten wollt, zu denen es zu den Erinnerungslücken kam, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen. Mein erster Anrufer, Patrick, 23 Jahre. Hallo Patrick. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja. Zum Thema Erinnerungslücken. Ja, also ich kann dazu sagen, ich habe 2001 mit 16 habe ich einen Autounfall gehabt, einen schweren. Wir sind damals auf die Autobahn gefahren, wollten die Ausfahrt nehmen. Ja. Und einmal kam uns ein Geisterfahrer entgegen. Moment, da warst du 16 Jahre alt? Da war ich 16 Jahre alt. Bist du gefahren? Nee. Nee. Du warst Beifahrer? Genau, ich war Beifahrer. Wie viele Leute waren im Auto? Drei. Wo saßt du? Vorne oder hin? Ich war der Beifahrer. Warst der Beifahrer? Genau, ich saß dann halt vorne. Ja. Und wir sind dann halt ein bisschen zu schnell in die Kurve reingefahren, weil wir halt auch nicht mehr ausweichen konnten. Und dann kam halt der Frontalaufprall halt. Also es kam ein Geisterfahrer euch entgegen. Genau. Die Situation, vor der wir alle den absoluten Horror haben, ich habe das Gott sei Dank noch nie erlebt, aber das muss ja ein Sekundenschock sein, wenn man ein Auto auf der Autobahn oder auf der Ausfahrt auf sich zukommen sieht. Ja, das war schon sehr hart. Also in dem Augenblick denkt man eigentlich nur an sein Leben, ob man überlebt oder nicht halt. Was hast du in diesen wenigen, vielleicht Zehntelsekunden gedacht? Kannst du dich daran erinnern? Gar nichts. Gar nichts? Also so viel ich weiß, habe ich gar nichts gedacht. Wo hört deine Erinnerung auf? Komplett mit 12. Nee, ich meine, bei diesem Unfall. Ach, bei einem Unfall hört es auf, also so viel ich weiß, bei dem Unfall selber, bei dem Aufprall hört es auf. Ich weiß nur noch halt, dass ich mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett geknallt bin. Also du kannst dich an diese entgegenkommenden Scheinwerfer nicht erinnern? Nein, gar nicht. Nur an irgendeinen Aufprall? Genau, und dann war es das eigentlich gewesen. Seitdem hatte ich einen Blackout halt. Wie schwer warst du verletzt? Ich hatte ein Schädel-Hirn-Trauma. Mehrere innere Blutungen. Lass mich kurz fragen, entschuldige. Man hört das so oft, Schädel-Hirn-Trauma. Was ist das eigentlich genau und wie schwerwiegend ist das? Also, so, das ist in dem Punkt sehr schwerwiegend. Man kann komplett sein Gedächtnis verlieren. Man kann Gehirnblutungen kriegen, Blutgerinnsel, man kann auch dran sterben. Wie war es bei dir? Bei mir war es so halt gewesen, ich habe ein Schädel-Hirn-Trauma bekommen, habe dadurch halt 5 Jahre meiner Erinnerung verloren. 5 Jahre deine Erinnerung? Ja, 5 Jahre. Das ist sehr hart für mich gewesen. Ja. Wie lange warst du im Krankenhaus? Knapp 4 Monate. Ja. Ich hatte dich gerade unterbrochen, gab es neben dem Gehirntrauma noch andere Verletzungen, schwere Verletzungen? Ja, also ich hatte einen offenen Bruch gehabt noch am Arm. Ein Finger war verstaucht halt und eine Rippe war gebrochen. Also im Großen und Ganzen hatte ich noch viel Glück gehabt halt, außer in dem Sinne halt die 5 Jahre halt weg gewesen. Das ist ja unglaublich. Deswegen hast du gerade geantwortet, als ich fragte, wo setzen deine Erinnerungen an, hast du gesagt, als ich 12 war. Also ja, ab deinem 12. Lebensjahr runtergerechnet kannst du dich erinnern, deine Kindheit und als du 11 warst und 10 und so. Genau. Aber zwischen 12 und 16 gar nichts. Gar nichts mehr. Gar nichts, überhaupt gar nichts. Nichts mehr. Obwohl das jetzt so viele Jahre vergangen ist, hat sich die Erinnerung auch nicht mehr aufgebaut. Nein, gar nichts mehr. Also ich hatte auch anfangs, weil ich war ja auch 2 Wochen künstlich im Koma, mussten die mich ja reinversetzen halt. Dann haben die mich rausgeholt. Und dann standen da Leute, die ich gar nicht kannte, auf Anhieb erstmal. So wie meine Eltern. Mhm. Ich habe gedacht, wer ist das? Ich kenne diese Leute nicht. Ja. Hast du die denn dann nach einer gewissen Zeit, kamen denn da so die Erinnerung, dass das deine Eltern sind oder deine Angehörigen? Also meine Eltern habe ich erst nach einem Jahr komplett wieder Erinnerungen gehabt. Die haben mir auch sehr viel geholfen mit Fotos, Videos, Geschichten. Aber war das nicht ganz merkwürdig für dich dann, in der Zeit, als du sie noch nicht erkannt hast, mit diesen für dich fremden Menschen viel zu tun zu haben dann? Ja, klar, weil ich kannte in diesem Augenblick diese Menschen gar nicht. Die haben mir Geschichten erzählt, die ich erstmal gar nicht wahrnehmen konnte und auch nicht glauben wollte. Mhm. Ich hatte sie auch für 4 Wochen, also für einen Monat hatte ich keinen Kontakt zu denen, weil ich den Kontakt gar nicht wollte. Ja. Weil ich einfach nicht glauben wollte, dass das meine Eltern sind halt. Konntest du dich denn überhaupt an eine Person aus deinem Leben erinnern? Ja, ein bisschen. Also. An wen? An meine Oma. An die Oma. An meine Oma, also nur stückweise halt. Ich selber weiß halt, also dass ich jetzt, was ich mitbekommen habe, ich habe die Frau schon vor mir halt. Mhm. Und ich habe dieses vertraute Gesicht gesehen halt. Ja, ist auch vielleicht klar. Die Oma ist ein wichtiger Bezugspunkt halt auch als Kind. Ja. Und die halt, Oma hat sich vielleicht nicht so verändert. Genau. Und ne? Vielleicht hängt es damit zusammen irgendwie. Genau, und die Ärzte meinten halt auch, das könnte auch sein, also die sind jetzt nicht davon ausgegangen, aber es hätte sein können auch, dass sie mir halt so bekannt vorkam, weil sie auch halt die Erste war, die mich auf den Arm hatte. Sie war halt auch auf der, also bei der Entbindung bei mir dabei gewesen. Ach so. Mhm. Und sie stand halt vor mir und ich habe dieses vertraute Gesicht vor mir gehabt. Mhm. Ich habe diese Wärme gleich gespürt bei ihr. Und sie hat mir auch im größten Teil geholfen, auch mit meinen Eltern wieder klarzukommen und... Ja, du hast ja dann auch alle Freunde, alles vergessen, was alles du... weg. Wahnsinn. Aber ich versuche mich da mal so ein bisschen hineinzudenken, das kann man ja gar nicht. Das, mich erschreckt das ja. Das muss dir doch auch ganz furchtbar gewesen sein, weil du dich gar nicht mehr in der Welt auch zurechtgefunden hast. Weil du gar nicht kapiert hast, was passiert ist. Genau, also ich hatte eigentlich alles vergessen halt, also in den 5 Jahren halt. Also hast du übrigens auch vergessen, was du gelernt hast in der Schule? Ja, auch. Sehr viel, weil ich habe eine Dachdeckerlehre hinter mir. Mhm. Ich bin mit 17 bin ich fertig geworden. Mhm. Und alles weg. Mhm. Ich habe alles vergessen. Ich habe schulische Sachen vergessen, ich habe die Lehre vergessen halt. Diese Lehre musste ich halt nochmal machen. Die komplette Lehre? Komplette Lehre musste ich halt nochmal machen. Und auch während du dann die Lehre nochmal neu gemacht hast, kamen nicht so Aha-Momente. Ah, ich erinnere mich wieder. Nein, gar nichts. Gar nichts, alles weg. Das ja, ist ja, alles weg. Das ist ja Wahnsinn. Das habe ich noch nie gehört so. Also der Arzt hat auch zu mir gesagt, es kommt nichts mehr wieder. Weißt du, was ich ganz, ganz merkwürdig und interessant finde, ist, dass sich das an Jahreszahlen festmacht. Also bis zu deinem 12. Lebensjahr. Dass sich das nicht an irgendwie an Themen festmacht oder an Personen oder was auch immer, aber an Jahreszahlen, dass du sagst, bis zum 12. Lebensjahr und dann zack, weg. Als würde das Gehirn die Jahre speichern in seinen Zellen. Hm. Nein, also bei mir war das halt so, die Ärzte haben das direkt gemerkt halt, weil ich bin wach geworden und habe erstmal gar nicht reagiert auf alles, nichts halt. Und ich war kindlich. Ich war wie ein Kind, also wie ein 5-Jähriger halt. Wusstest du denn, wer du selbst bist? Als Person jetzt erst? Ja, klar, das wusste ich. Mein Namen und so, alles wusste ich auch. Wusstest du, ja. Ich wusste auch mein Geburtsdatum und so halt. Mhm. Und ich wusste auch, wo ich gewohnt habe. Aber jetzt nicht bei wem, sondern nur die Adresse und wann ich Geburtstag hatte das letzte Mal. Also ich war im Glauben halt, dass wir den 25.01. hätten. Und dass wir danach halt, dass ich davor halt war, ich habe 2 Tage vor Heiligabend Geburtstag, dass ich gerade 12 geworden bin. Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Hattest du zur Zeit des Unfalls eine Freundin? Jein. Also es waren ja 2 Personen noch dabei, der Fahrer und halt meine jetzige Frau. Und wir sind, also so wurde mir das erzählt halt von ihr, waren wir halt auf einem guten Wege zusammenzukommen halt. Mhm. Aber das war auch alles weg. Das war alles weg. Ich kannte diese Person gar nicht. Halt. Das heißt, das musste dann auch von ganz unten wieder aufgebaut werden. Genau, ich kannte meinen besten Freund nicht mehr. Also der Fahrer war halt mein bester Freund. Übrigens, wie sind denn die anderen Beteiligten, also deine jetzige Frau ist offensichtlich auch mit dem Leben davon gekommen, Gott sei Dank, und dein bester Freund? Ehrlich gesagt, die sind alle, das wundert mich selber, eigentlich sehr harmlos noch weggekommen halt, weil wir hatten, okay, mein bester Freund hatte Bein, Rippen, paar Finger gebrochen, paar Schwellungen, ehrlich. Meine Freundin dagegen hatte den Arm nur gebrochen. Und der... Ich war halt der Einzige, der jetzt das Schlimmste erlebt hat. Ja. Und der Geisterfahrer, was hat der? Der Geisterfahrer, da muss man ehrlich zu sagen, der hatte sehr viel Glück gehabt, weil der hatte gar nichts gehabt. Der hatte nur ein paar Schwörschuppen. Ja, das heißt, das für dich ist es am schlimmsten ausgegangen. Genau, das Ganze. Mich war es halt, ich war halt der Pechvogel. Heute, nach so vielen Jahren, jetzt bist du 23, fühlst du dich so richtig rundherum fit und gesund? Jein. Was heißt das? Ich habe im linken Arm, in der linken Hand, habe ich immer wieder Zuckungen. Und da hat auch der Arzt gesagt, das sind Nerven, das geht nicht mehr weg einfach. Und wie ist es so mit dem Gehirn? Funktioniert das alles so? Ja, also mit meinem Gehirn hat der Arzt gesagt, das ist prima. Das hat sich alles gut entwickelt. Du kannst auch wieder ganz normal lernen, so wie früher. Und auch jetzt wieder alles behalten, was du jetzt lernst. Also es geht nichts mehr weg, es bleibt alles halt. Nur halt, wenn ich jetzt alte Freunde treffen von damals halt, wenn ich jetzt in mein altes Wohnort nach Köln gehen würde halt, und ich sehe da Leute, die würde ich einfach nicht mehr wiedererkennen. Klar, klar. Was hat Patrick, das ist ja doch eine schwere Erschütterung deines Lebens gewesen, dieser Unfall mit den Nachwirkungen, oder mit diesen Auswirkungen. Welche Nachwirkung hat das so für dich in deiner Meinung über das Leben? Kann man das sagen? Meine Meinung über das Leben, ganz ehrlich, man sollte es schätzen, weil es kann von jetzt auf jetzt einfach weg sein. Das hast du in deinen sehr jungen Jahren dann schon bitter erfahren müssen, ne? Ja, sehr jung. Also ich schätze das Leben, ich genieße das Leben auch, soweit wie ich kann halt, jetzt noch zwischen der Arbeit halt auch. Aber ich bin auch vorsichtig geworden. Ich habe selber einen Autounführerschein und ich muss ehrlich sagen, ich halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist auch sehr richtig. Sehr richtig so. Ich gebe nicht viel Gas, ich schnalle mich immer an, alles. Ich überprüfe auch immer alles 2-3 Mal halt, bevor ich fahre. Weil halt diese Angst noch da ist halt. Klar, wahrscheinlich wirst du die auch immer, und das ist ja eigentlich auch eine ganz positive Angst, weil die dich jetzt auch immer noch leitet, zur Vorsicht leitet. Genau. Lieber Patrick, ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Das ist ja doch auch was sehr Intimes, was dir da widerfahren ist und was sehr, sehr Außergewöhnliches. Ja, aber vielleicht konnte ich ja da ein paar Leute mithelfen auch, dass die sich nicht hängen lassen, dass sie einfach sehen, das Leben geht weiter. Ja. Und man sollte es weiter genießen, halt, finde ich. Ich wünsche dir und deiner Frau alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Tschüss, Patrick. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Und weiter geht es mit der Gabriele. Und Gabriele ist 55 Jahre. Guten Morgen, Gabriele. Guten Morgen. Schön, dass du auch da bist. Du hast dich auch zum Thema Erinnerungslücken gemeldet. Ja, richtig. Meine Erinnerungslücken kommen also vom Schlafwandeln. Aha. Und das geschieht mir leider Gottes recht oft. Seit wann hast du das schon? Ja, also verstärkt jetzt, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren. Früher so als junge Frau nicht? Manchmal, aber nicht so, dass ich sage, das hat mich sehr beeinträchtigt. Also da ist es wirklich so gewesen, dass ich dann vielleicht mal bei Vollmond gemacht habe. Aber also seit 10 Jahren ist es sehr oft. Was war denn jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten 10 Jahren oder in den letzten Jahren so das heftigste Erlebnis, was du hattest in Sachen Schlafwandeln oder was du gemacht hast? Was ich gemacht habe? Das sind eigentlich nicht so die großartigen Sachen, sondern das Schlimme ist einfach, dass man sich nicht daran erinnern kann, dass man es gemacht hat. Also man wacht plötzlich in der Küche auf und steht da. Und hat sich aber vorher ins Bett gelegt. Oder man steht mitten außerhalb der Wohnung im Treppenhaus und wundert sich darüber. Das sind also die Sachen. Hast du auch schon mal weiter als im Treppenhaus irgendwo gestanden, auf der Straße oder im Garten? Das Treppenhaus ist schon im Haus drin, aber ja, es ist trotzdem also ein beängstigendes Gefühl, dass man eben so weit geht dabei. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Du lebst alleine. Das heißt, niemand kann beschreiben, wie du dich dann verhältst. Nein. Niemand weiß auch, wie lange du unterwegs bist. Nein, das weiß niemand. Also ich kann es manchmal an der Uhr erkennen, weil ich ja weiß, wann ich ins Bett gegangen bin. Und wenn ich dann um 3 Uhr in der Küche plötzlich aufwache, dann weiß ich, dass ich das, dass ich also vor einer Stunde ins Bett gegangen bin. Und du hast überhaupt gar keine Idee, was du dann tust, ob du da nur rumgehst, ob du irgendwas... Also wenn ich aufwache, weiß ich das nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel morgens, also wenn ich liege im Bett und stehe morgens auf und ich komme in die Küche und da ist jetzt der Kühlschrank ausgeräumt oder sonst ein Schrank ausgeräumt oder weil ich merke mir ja auch alles dann, dann weiß ich überhaupt nichts. Denn dann ist es ja so... Also das kommt vor, dass du den ganzen Kühlschrank ausräumst? Ja, und dann habe ich das nebendran liegen, das macht kein normaler Mensch. Und dann komme ich morgens in die Küche und dann kriege ich halt jedes Mal einen Schock, wenn so irgendwas passiert, dass ich dann eben den Kühlschrank ausräume, alles nebendran liegen lasse und wieder ins Bett gehe und weiter schlafe. Gibt es eine Angst in dir, dass du auch mal irgendwas Schlimmes machen könntest? Also du könntest ja, sicher. Weil es waren auch schon Sachen dabei, die nicht ganz ungefährlich waren. Zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich also in meiner Wohnung noch eine Treppe nach oben, die sehr steil ist, weil oben da so ein Studio ist. Und da muss man schon am Tag ein bisschen aufpassen. Ja. Und da habe ich mich dann, also habe ich das auch erst am nächsten Tag gemerkt, dass ich da hochgegangen bin, die Blumen gegossen habe, was ein Schwachsinn. Wahnsinn, ja. Auch wieder einen Schrank ausgeräumt habe und dann bin ich wieder runter und habe weitergeschlafen. Es gibt ja so diese klassischen Erzählungen von Schlafwandlern, die dann irgendwie über Dächer, auf Dächer steigen. Und man sagt immer, wenn man den Schlafwandler nicht anspricht, passiert dem auch nichts, weil der irgendwie das wäre ja schon schön, aber das glaube ich nicht so ganz, weil es sollen schon Schlafwandler aus dem Fenster gelaufen sein. Ja, ja. Deswegen verrammel ich ja auch wirklich Balkontür und solche Sachen, weil ich Angst habe, dass ich da mal rausgehe. Ja, aber wenn du sagst, du verrammelst die, du kannst die dann ja als Schlafwanderin wieder öffnen. Du weißt ja, wie du sie zugemacht hast. Ja, wenn ich aber Dinge davor stelle, hoffe ich immer, dass ich dann da dran stoße oder drüber falle. Und dann aufwache. Und wenn ich dann aufwache, kann ja nichts passieren. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, um mir in irgendeiner Art und Weise eine kleine Sicherheit einzubauen. Ist das so in den allerletzten Jahren schlimmer und häufiger geworden? Also in den letzten 2 Jahren ist es sehr schlimm, ja. Hast du mit einem Arzt darüber mal gesprochen? Ja, aber ich habe mit einem Arzt darüber gesprochen, ich habe mit einem Therapeuten darüber gesprochen. Es gibt keine Erfahrungswerte bei Erwachsenen, weil man gibt, also man sagt, dass Schlafwandeln bei Kindern vorkommt bis zum 8. Lebensjahr. Man verwechselt sich das wohl. Und bei Erwachsenen gibt es zwar sicherlich eine Dunkelziffer, aber man hat überhaupt keine, Erfahrungswerte. Ja. Vielleicht solltest du mal, es gibt ja in einigen großen Universitäten, Universitätskliniken, sogenannte Schlaflabors. Ja, das mit dem Schlaflabor ist ja eine, ich sag so, wenn ich in das Schlaflabor gehe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich dann... Nicht unbedingt, ja, das kann sein. Schlafwandle. Also das kann in der Woche 3-mal vorkommen. Ja, aber selbst wenn man das dann genau beobachten würde, wüsste man ja wahrscheinlich noch nicht, wie man das verhindern kann. Auch, ja. Und das ist ja dein Anliegen wahrscheinlich. Ja, weil es erstens mal geht es ganz furchtbar an die Substanz. Das glaube ich. Ich glaube auch, dass man dann jede Nacht mit Angst ins Bett geht. Richtig. Man hat also Schlafstörungen, weil man sich ja gar nicht getraut einzuschlafen. Und man hat am Tag dann Konzentrationsschwierigkeiten. Und vor allen Dingen, wenn dann sowas passiert, es zieht einen so fürchterlich runter. Ja, weil es so was Fremdes ist. Und weil es Angst macht. Ich finde es auch nicht, ich kann es nicht einfach so wegtun, wenn ich meine Fernbedienung dann am nächsten Tag suche und ich weiß, wo die jetzt sein könnte. Weil die an eine derart ungewöhnliche Platz dann von mir gemacht wird. Ich verstehe auch nicht immer, warum ich immer am Räumen bin. Und ich finde das ganz etwas, was man nicht machen kann. Und was ich persönlich als schlimm empfinde, ist halt auch, ich kann nicht bei anderen Leuten übernachten. Also wenn ich jetzt einen Besuch machen möchte Weil du Angst hast, dass du dann schlafwandelst, oder? Ja. Und weil das eine Umgebung ist, die ich nicht kenne. Ich bin ganz erstaunt und kann es gar nicht glauben, aber wenn du sagst, Willis, wird es schon so sein, dass es da in der Medizin, in der Psychiatrie, in der Psychologie keine Erfahrungen gibt, keine Experimente gibt, kein Wissen gibt. Ich würde gerne mal, ich mache das hier mal gerne bei ungewöhnlichen Sachen, und das empfinde ich als sehr ungewöhnlich, was du gerade beschrieben hast, einfach mal hier in die Kamera und ins Mikrofon fragen, meine Zuschauer, meine Zuhörer, ob jemand vielleicht eine Idee hat oder Erfahrungen hat, vielleicht sogar irgendwo ein Fach, eine Kapazität kennt, der sich damit auskennt. Dann könnten wir das ja an dich weiterleiten. Das wäre für dich ja sicher sehr hilfreich und interessant. Das wäre toll, weil ich meine, es ist schon enttäuschend, wenn ein Neurologe und andere Ärzte einem da nicht weiterhelfen können. Ja, wahrscheinlich ist es so speziell, dass es vielleicht auch nur ganz wenige gibt, die da Ahnung von haben und die sich damit auch beschäftigt haben. Ja, sicher, ja. Hast du dich im Internet mal ein bisschen schlau gemacht? Im Internet habe ich mich insofern schlau gemacht, dass ich einfach mir über dieses Phänomen herausfinden wollte. Und da habe ich dann eben so Sachen herausgefunden, dass es durchaus nicht so ist, wie die meisten nämlich sagen, dass man bei Vollmond Schlaf wandelt. Das stammt noch von einer früheren Zeit, wo die Leute den Vollmond als Lichtquelle hatten. Ach so. Und der Schlafwandler orientiert sich an einer Lichtquelle. Und früher hatten die Leute ja nur das Licht vom Mond. Und deswegen sind die Leute bei vollem Mond. Was wäre denn, wenn du in einem komplett abgedunkelten Zimmer liegen würdest, wo es keine Lichtquelle gibt? Das könnte ich nicht machen. Da werde ich in Panik geraten. Ah ja. Also ich brauche ein Licht, aber ich habe das jetzt so gestellt, dass es eben nicht mehr so direkt in den Raum scheint. Und mal hilft es nicht, also es ist unterschiedlich. Ich kann auch nicht sagen, was der Auslöser ist. Also dass ich jetzt sagen könnte, heute war so ein blöder Tag oder heute war so ein Tag, dass ich das jetzt heute Nacht bestimmt machen werde. Das kann ich. Wie oft kommt es denn so im Monat, fragen wir mal auf den Monat bezogen, kommt es vor? Ja, also im Monat kommt es bestimmt 5-6 Mal vor. 5-6 Mal, also kann man fast sagen im Durchschnitt jede Woche. Ja. Jede Woche einmal. Wann war es das letzte Mal? Das letzte Mal war es vor 4 Tagen. Vor 4 Tagen. Und das Problem ist halt, diese Ohnmacht dann, das nicht abstellen zu können. Und man ist immer wieder geschockt. Also normalerweise müsste ich jetzt einfach nur denken, okay, fahr wieder. Aber ich bin immer wieder geschockt. Ja, das kann ich auch verstehen. Das wäre ich an der Stelle auch. Vor allen Dingen auch in Anbetracht dessen, dass man nie weiß, ob man beim nächsten Mal nicht vielleicht noch was anderes macht. Ja, ich könnte ja mal vielleicht auf die Straße rauslaufen. Ja, irgend sowas. Oder sonst irgendwas. Man ist wirklich unberechenbar. Ne? Also, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt oder eine interessante Information, eine seriöse, gute Information, dann mailt uns doch bitte. Ruft nicht an, weil sonst unsere Leitungen blockiert sind. Mailt uns domain@wdr.de und wir reichen das natürlich sehr, sehr, sehr gerne an die Gabriele weiter, in der Hoffnung, ihr dann vielleicht etwas helfen zu können. Das würde mich sehr freuen. Wenn du aber auch dennoch ein Gespräch mit meiner Psychologin gerne möchtest, biete ich dir das an, Gabriele. Okay. Ja, möchtest du das? Okay, dann legst du bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Okay, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Noch schönen Abend. Dankeschön, Gabriele. Okay. Tschüss. Oder schönen Morgen, ne? Ja, genau. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben oder bei uns vorbeigezappt sein, unser Thema heute Nacht, wir haben ja donnerstags immer ein festes Thema, das Thema heißt Erinnerungslücken. Und demzufolge möchte ich gerne mit euch über Ereignisse sprechen, die in eurem Leben mal stattgefunden haben, an die ihr euch aber nicht mehr erinnern könnt. Peinliche Sachen, vielleicht auch sehr schlimme Sachen. Und man hat euch im Nachhinein erzählt, was da passiert ist. Also wenn ihr gerne über die Umstände, wie es zu diesen Erinnerungslücken gekommen ist, mit mir sprechen möchtet, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Jessica. Jessica ist 24. Hallo Jessica. Hallo Domian. Hallo Jessica. Was für Erinnerungslücken hast du? Ja, meine ist mein erstes Mal. Dein erstes Mal? Ja. Und zwar habe ich sehr viel mit Freunden getrunken. Wie alt warst du da? 16 war ich da. Ja. Und dann hinterher wurde ich sehr müde nach dem vielen Trinken. Ja. Und dann hat mich ein Freund ins Bett begleitet. Ja, ich weiß nur, dass ich dann eingeschlafen bin anscheinend oder so. Und das nächste, was ich weiß, ist, dass ich nackt aufgewacht bin. Ja, weil mir, also ich bin auch urplötzlich wach geworden, weil mir tierisch schlecht wurde. Mhm. Und dann kam meine Freundin auch rein und sagte dann nur, ja, Jessi, du hast Blut. Ich sag, wie, ich hab Blut? Ja, in den Intimbereich. Mhm. Sie zog mir dann nur was über, weil ihr Freund auch da stand. Mhm. Und ich hab das gar nicht so registriert, weil ich noch diesen ganzen Alkohol in mir hatte. Mhm. Und die haben mich dann nur auf Toilette geschleift. Ja, und dann habe ich da erstmal richtig losgebrochen. Ja, am nächsten Tag hat man mir das dann gesagt. Ja. Und ich habe dann auch mit denjenigen drüber geredet. Und er meinte, ja, du wolltest ja, was mir dessen nicht bewusst war, dass ich es wollte. Mhm. Glaubst du das im Nachhinein, dass du das wolltest? Oder hast du Sorge, dass er dich gezwungen hat? Also gezwungen glaube ich nicht, aber... Oder dass er die Situation ausgenutzt hat, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, ich denke, er hat es ausgenutzt. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie das extrem wollte oder so, weil ich ja... Und dieser Typ, wie alt war der? Der war 2 Jahre älter. War der auch ziemlich angeschickert? Oder? Ja, denke ich auch. Kanntest du den vorher gut? Ja, sehr gut. Aber da war nie irgendwie so verliebt sein und oder nee, flirten, also, gar nichts. Nee, gar nichts. Lag denn der, als du dann nackt aufgewacht bist, lag der noch neben dir? Ja, der ist aber mit aufgesprungen, weil ich sehr ruckartig wach wurde. Ja. Ich habe dann nur geschrien, dass mir schlecht wurde. Wie viele Stunden waren denn da vergangen, seit dem ins Bett gehen und als du dann wach geworden bist? Ich weiß es nicht. Das war aber irgendwie noch in der Nacht. Ja, das war in der Nacht. Und die anderen waren ja irgendwie zur Stelle auch. Die waren im Nebenzimmer. Aha. Also die haben das dann nur gehört, dass ich dann da panisch rumgeschrien habe, weil mir schlecht wurde. Mhm. Und sind dann auch schnell gekommen und dann hinterher hat meine Freundin mir was übergezogen. Und ja. Also was dazwischen war, zwischen dem ich im Bett gegangen bin und als ich aufgestanden, weiß ich gar nicht. Also das ist total eine Lücke. Wenn du heute daran denkst, so 8 Jahre später, ja. Eher mit Schmunzeln oder mit einem unangenehmen Gefühl? Ich weiß es nicht. Also ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich weiß nicht, ob ich darüber echt lachen soll, weil das ist ja echt unglaublich sowas. Meinst du denn, dass aber der junge Mann, der war schon, obwohl er auch betrunken war, noch mehr im Besitz seiner geistigen Fähigkeiten als du? Ja, denke ich. Ja. Also muss ja also... Hast du mit dem dann noch einige Male darüber gesprochen oder war das dann irgendwie Tabuthema? Also ich habe da das erste Mal drüber mit ihm gesprochen, wie das jetzt nicht im Detail, weil mir das auch ziemlich peinlich war. Klar, Aber so war das dann hinter Tabuthema. Es war dann halt so und... Jetzt käme mir gleich der allererste Gedanke, wenn sowas passiert, wird der mit Sicherheit nicht ein Kondom benutzt haben. Doch, das hat er. Das hatte er. Ja, das hatte er. Dann war er aber noch ziemlich fit, ne? Ja, und, muss er eigentlich. Uh-huh. Also das von daher weiß ich das, weil meine Freundin mir hinterher erzählt hat, er hat das irgendwie aus dem Fenster geschmissen und ihr Freund hätte es dann hinterher gefunden. Ach so. Also von daher weiß ich das. Ja, Gott sei Dank wenigstens das. Ja, Gott sei Dank. Das ist schon verrückt, wenn man so auf sein Leben so zurückguckt, irgendwann mal oder jetzt auch schon und sagt, das erste Mal weiß ich gar nicht. Da war ich irgendwie... Jenseits von Gut und Böse. So sieht's aus. Also ich fände das schon ein bisschen zum Weinen, weil erstmal war das jetzt nicht der Mann, mit dem ich mir vorgestellt habe. Mm. Ne, und ich weiß es kann ja wirklich sein, dass du wirklich auch so besoffen warst, aber dennoch auch mitgemacht hast und auch zu ihm gesagt hast, okay, wir machen's. Das kann ja sein, ne? Ja. Kann aber auch sein, dass du einfach nur da gelegen hast und er hat's gemacht. Ja. Also stelle ich mir eher vor, weil ich war sehr müde, das weiß ich noch. Mhm. Und ich habe mich dann einfach nur hingelegt und weiß irgendwie, dass ich muss eingeschlafen sein, weil so habe ich das Gefühl. Mhm. Warst du eher ein schüchternes Mädchen? Ja. Ja, dann würde die letzte Version auch dafür sprechen. Mhm. Weil auch mit Alkohol würdest du wahrscheinlich dann nicht sagen, ja, okay, machen wir, komm, leg los. Ne? Ja. Mhm. Ja. Ja. So war's. So war's. Aber es ist in dem Sinne gut gegangen, dass du da keinen nennenswerten seelischen Schaden davon getragen hast. Dann auch, dass du nicht völlig fertig warst mit Nerven und er hat ein Kondom benutzt. Wenn diese Schwenny jetzt schwanger geworden wäre, so wäre das natürlich alles sehr übel gewesen. Ja, wäre traumatisch. Ja, wirklich sehr. Ja. Jessica, danke für den Anruf. Ja, ich danke auch. Alles Gute. Weiter so. Dankeschön. Tschüss. Bitteschön. Tschüss. Und hier ist die Sabine. Sabine ist 47. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen. Sabine. Ja. Erinnerungslücken. habe von meinem 21. Lebensjahr an, also von Ostern 81 bis 82, auch ein Jahr vergessen, also was bis heute nur mit Schatten gefüllt ist. 81 bis 82, ja, ein ganz ein Jahr vergessen. Warum? Was ist da passiert? Ich wachte auf im Krankenhaus, ich dachte, ich habe einen Traum. Ich erinnerte mich da, wo ich zuvor gewohnt hatte, in dem Ort, und der Traum nahm kein Ende. Ich dachte mir, ich träume, ich sah, sehe auch, hat Dr. Hort eine kleine Sehbehinderung dadurch. Und dann nahm der Traum kein Ende, war meine beste Kinderfreundin da. Und dann sagt sie, was weißt du? Sag ich, weiß, dass ich da unterarbeitete. Was war denn passiert eigentlich? Ja, ich habe Gott sei Dank einen Schuss vom Zug überlebt gehabt. Ich habe nicht verstanden. Ich habe vor der Eisenbahn mich geschmissen. Ach so. 20 Jahren. Und habe aber das alles vergessen. Ich war sehr verzweifelt. Ich habe zum Glück dann die Tagebücher von der Zeit bis einen Monat vorher wiedererhalten. Das letzte Buch hatte ich auf dem Weg zu entschieden, auch irgendwo ins Wasser geschmissen an Bach. Mhm. Das konnte man dann nicht mehr lesen. Also dir ging es seelisch sehr schlecht damals? Ja. Ja. Und hast dich dann vor allem in eine Eisenbahn geworfen? Ja, ich bin da also 4 Kilometer gelaufen und bei den Freunden, bei denen ich war, ja. Da war eine Nacht nach Silvester, hatte man diesen Brief gefunden, wo stand, ich will sicher sterben, hätte ich Schlaftabletten gehabt, mein Tod wäre nicht so grausam für euch. Und ich habe diesen Brief, den meine Eltern danach überall hin kopiert, meinen Freunden und Verwandte, mit Briefen davor, ich hätte den Kontakt zu den Eltern abgebrochen. Wie schwer warst du verletzt? Ja, ich war am Hinterkopf sehr stark verletzt, bis heute habe ich da eine Einbuchtung drin. Und war dadurch auch dann halbseiten gelähmt. Man merkt an der Sprache noch so einen kleinen Rest. Das wollte ich ja fragen. Die Sprache klingt etwas anders als eine normale Sprache. Das hat damit zu tun, eine Folgeerscheinung. Dysarthrie, das ist Zungen-, Gaumen-, Lippenlähmung. Ja. Ich habe dann sehr intensiv danach logopädische Behandlung, erstmal zweimal die Woche und insgesamt 8 Jahre gehabt, bis ich dann die Stadt verlassen habe. Bin jetzt auch nach langen Jahren wieder am Üben, da ich leider bei der Arbeit Probleme hatte. Es ist ja dann sowieso ein ganz großes Wunder, dass du überlebt hast, sich vor einen Zug zu werfen. Wie schnell fuhr der Zug? Ja, ich weiß bloß, dass ich war im Urlaub. Es war Weihnachten. Ich war das erste Mal nicht bei meinen Eltern, weil ich den psychischen Zusammenbruch meines Vaters davor nicht verkraftet habe. Ich war weggelaufen von der Familie und war dann bei Freunden gewesen, war dann eben von dem Ort, wo ich ankam, bekannt in Worpswede, zu einem anderen Ort in der Nähe. Ich war also gelaufen bis Oster-Scharmbeck danach. Ja. War das ein Zug, der sehr schnell angebraust kam? Oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe mir das ganze Jahr vergessen. Ich bin nach 3 Monaten aufgewacht im Krankenhaus und habe eben vergessen bis zum früher des Jahres davor. Ja. Hast du auch deinen Kummer vergessen, weswegen du das gemacht hast? Eben, das war es auch. Ich habe mich dann zum Glück verstehen können, durch Briefe, durch Tagebücher. Was du gerade gesagt hast, ja. Brief auch, den hat meine Eltern überall hinkopiert, meinen Abschlussbrief, der belastete mich, da stand drin. Ich will sicher sterben, hätte ich Schlaftabletten gehabt, mein Tod wäre nicht so grausam für euch. Als du dann wieder zu Kräften kamst, bist du dann in ein Leben zurückgekehrt, was für dich schöner war, oder waren die Probleme immer noch? Es kamen andere Probleme. Ich bin auch jetzt immer wieder noch am Kämpfen, beruflich zum Beispiel. Es ist mir meine Arbeit mal verboten worden, war von meiner Firma, weil ich halt noch Handicaps habe, jetzt so wieder seit ein paar Jahren an Stimme übe, dass ich nun mit den Behinderungen mich dann ganz neu entwickle. Ich habe auch einen neuen Beruf gelernt. Zuvor war ich Erzieherin gewesen, sehr gut, und habe dann aber auch da zwar kurze Zeit noch gearbeitet, aber dann erstmal trainiert. Ich wollte das Abitur erst nachholen. Ja. Was machst du heute beruflich? Jetzt arbeite ich seit fast 20 Jahren in der Altenpflege. In der Altenpflege. Habe leider aber auch eine Folgeerkrankung gehabt. Ich habe dann durch die Cortisongaben vermutlich tote Knochen. Also ich bin dann doch gestorben teilweise. Musste dann mit Ende 20 in der Hüfte operiert werden. Oh. Das heißt, ich konnte im zweiten Beruf mein Examen nicht machen. Ja, das heißt, dieses schwere Unglück wirkt eigentlich bis heute gravierend nach. Vor allen Dingen habe ich danach meine beiden Schwestern durch Suizid verloren. Und mein Vater ist vor einigen Jahren auch schon ein bisschen dement dann vom Balkon runter und dann doch auch an den Folgen gestorben. Also ist doch dann was, wo ich mit meinem mühsamen Leben zurückkämpfe. Ich war schon in der Gesellschaft für Suizidprävention Mitglied, als die erste Schwester gestorben ist. Was ist, Sabine, was, was ist schön? Über was freust du dich? Was ist schön in deinem Leben? Ja, schön ist, dass ich Freunde habe, die sehr zu mir gehalten haben. Mhm. Zum Beispiel meine beste Kinderfreundin, die war auch da, als ich von meinem Albtraum, den ich also erst dachte zu haben, aufwachte mit der Lücke und der Gedächtnis, mit dem der Dell im Kopf und so weiter, dass die sehr zu mir gehalten hat, dass sie im Krankenhaus fast jeden Tag schön ordentlich Probleme mit der Arbeit hatte. Und gibt es heute auch noch Kontakt zu der? Ja, die ist heute. Da würde ich zum Beispiel auch meine privaten Tagebücher vererben, obwohl ich auch einen sehr guten Freund habe. Hast du auch eine Beziehung? Ja, ich habe einen Freund, mit einem 20 Jahre fast älteren Kollegen, der auch genau wie ich im zweiten Beruf dann ein bisschen kämpfen musste und den auch aufgegeben hat. Ja. Ich arbeite jetzt in der Altenpflege schon lange. Und die Freundschaft hält auch, obwohl er meint, ich würde mal abschließen, weil er zu alt wäre, aber so bin ich also. Aber dann bist du auch, Sabine, eine Kämpferin, das höre ich schon raus. Ja, sehr. Ich habe jetzt auch meinen beruflich sehr kämpfen müssen, um wieder eine Arbeit. Ja, auch. Weil es ist halt Schatten. Ja, aber ich glaube auch, dass das so körperlich ein ganz schwerer Kampf war. Ich kann das ich ja nicht. Ich will auch noch schreiben, Buch darüber. Ich habe, was auch sehr erstaunlich war, danach fand ich ein Verpackungsgeschenk in meiner Wohnung, wo ich dann zurückkehrte aus dem Krankenhaus. Und da war ein Buch, das wollte ich meinem Vater schon, der sich zuvor das erste Mal versucht hatte, was anzutun, vor meinem Schritt war so, mal ausgelöst hatte, schenken. Und dann guck ich rein, habe ich noch was dazu gemalt, ich hatte ihm das Geschenk nicht gegeben vor meinem Schritt. Und dann ist das der Band von Rainer Kunze, Zimmerlautstärke, da ist ein Text drin, Selbstmord. Die letzte alle Türen noch nie hätten dann alle schon geklopft. Das wollte ich also auch schon davor sagen. Ja. Und ist es heute aber noch. Ja. Das ist ein Berg, den kann man in seinem Leben nie ganz abhaken. Das ist doch die gravierendste Lücke, oder? Ja, also ein ganzes Jahr ist weg. Bitte, dass die Schwestern dann trotzdem... Liebe Sabine, ich will dich jetzt nicht weiter so anstrengen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für dich schwierig ist, das hier so zu sprechen. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Kollegin, mit der Sabine anbieten. Oh, ich hätte gerne meine Autogrammkarte. Ja, natürlich, sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift und dann als weitere Regeln im Hintergrund. Ja, ich hoffe, ich war einigermaßen deutlich zu verstehen mit Hand am Hörer. Ja, aber das ist ja verständlich, wenn es aufgrund der... mehr sagen können. Es ist ein bisschen unsortiert jetzt so in der zu späten Stunde, aber das Thema interessiert mich nur sehr. Ja, ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich habe es öfter schon probiert auf dem Thema Suizid, aber irgendwie habe ich erst jetzt gehört. Danach fällt mir sicher auch noch viel mehr an. Also du bist eine tapfere Frau und wünsche dir wirklich weiterhin viel Kraft und Erfolg auch in deinem Leben und einfach Glück wünsche ich dir von Herzen. Ich bemühe mich auch, wenn sich das alles regeln und weiter auch da anders leben kann noch. Alles Gute, liebe Sabine. Dann tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, du legst auf und wir rufen gleich zurück. Hier ist Michael. Michael ist 50. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Michael. Domian, ich habe eine Sache zu berichten, die datiert von August letzten Jahres. Mhm. Ich wohne also in Berlin. Ja. Und kann mich nur noch an erinnern, dass ich abends um 20 Uhr bei meiner Tochter gewesen bin und habe sie besucht und bin dann nach Hause gefahren und habe bei meiner Frau angerufen, habe gesagt, dass ich jetzt losfahre und das ist eine Strecke von ca. 35 Kilometern. Mhm. Und das nächste, was mich dann wieder bewusst gebracht hatte, war, dass man mich angesprochen hat von der Feuerwehr, was mit mir los wäre, ob mir schlecht wäre. Wo hat die Feuerwehr dich angesprochen? Im Auto? Im Auto. Das Auto stand? Das Auto, ich muss instinktiv rechts rangefahren sein, aber die Strecke war, also ich bin kurz vor meinem Zuhause in Reinickendorf aufgefunden worden. Ja, also hast du das Auto... An die Fahrt selber kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Wow. Und ich bin über die Stadtautobahn gefahren in Berlin. Mhm. Und weiß nur noch, wie gesagt, dass ich losgefahren bin und wie ich dann wieder wach geworden bin, als die Feuerwehr mich aus meinem Auto gezogen hat. Und du wusstest überhaupt nicht, warum du da stehst, was vorgefallen war? Nein, ich weiß gar nicht. Hattest du einen Schwächeanfall, einen leichten Schlaganfall? Oder? Es ist keine ärztliche Erklärung festgestellt worden. Man hat zuerst vermutet, dass ich einen epileptischen Anfall gehabt habe. Also du bist ins Krankenhaus gekommen und hat dich untersucht? Ja, die haben mich auf der Intensivstation untersucht und haben also erstmal vermutet, dass ich einen epileptischen Anfall gehabt habe. Mhm. Aber die typischen Anzeichen Zungenbiss, Neffen und so war überhaupt nicht da. Hattest mit dieser Erkrankung auch vorher nie irgendwelche Anzeichen? Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit einem Kreislauf oder so. Mhm. Aber 2006 war ja dieser harte oder dieser heiße Sommer, als ich auf die WM war. Eine Erklärung von meiner Seite aus war, ich hatte viel Stress, ich hatte wenig Schlaf in der Zeit. Aber das Erstaunliche war, das Beängstigende war an der ganzen Sache, dass ich von dieser Fahrt über die Stadtautobahn nichts weiß. Das ist wirklich auch beängstigend. Das ist so ein bisschen wie das Schlafwandeln. Weil, hast du nicht auch Angst, das könnte wieder passieren? Ich habe Angst davor, ja. Weil ab diesem Zeitpunkt hat sich also mein Leben auch gravierend verändert. Inwiefern? Weil ich ja nun auch längere Zeit im Krankenhaus gewesen bin. Ich hatte danach auf der Intensivstation überhaupt kein Problem mit meinem Kreislauf. Man hatte mich natürlich gefragt, wer Bundeskanzlerin war und wollte mein Bewusstsein wissen, wie aktuell ich da bin. Aber ich hatte ab diesem Zeitpunkt sehr, sehr starke Rückenschmerzen. Und im Nachhinein hat sich dann also herausgestellt, dass ich also einen Lendenwirbelbruch hatte. Kann es nicht daher gerührt haben? Man hat vermutet, dass ich im Winter vorher hatte, also da war ja auch so viel glatt als in Berlin, da bin ich mal gestürzt. Aber du hattest von diesem Lendenwirbelbruch vorher gar nichts gemerkt, keine Schmerzen? Nein, gar nicht. Ach, ist das normal, kann das sein? Durch dieses Zusammensacken im Auto und das Rausziehen von der Feuerwehr muss dieser Bruch, den ich vorher hatte, aber nicht bemerkt hatte, erneut aufgebrochen sein. Und der ist dann so stark gewesen, wo ich heute noch zu kämpfen habe. Aber was mich wundert, ist, dass in die Wochen und Monate davor du das überhaupt nicht gemerkt hast. Nein, gar nichts. Ja, erstaunlich. Gar nichts. Wie hat sich das Leben gehasst? Mein Arzt hat mich natürlich danach entlassen, weil es hieß, die erste Prognose war natürlich epileptischer Anfall. Und er mir dann gesagt hatte, ich hätte seine Lebensplanung über den Haufen geworfen. Was hast du beruflich gemacht? Weil ich war im Speditionsgewerbe, bin ich tätig gewesen als Disponent und hatte also es war mal geplant, dass ich seine Firma irgendwann mal übernehme. Das heißt, du bist durch diesen Vorfall jetzt in die Arbeitslosigkeit gerutscht? Ich bin dadurch in die Arbeitslosigkeit. Wir haben natürlich ein Jahr lang prozessiert. Aber letztendlich hat man mir dann auch immer geraten, auch die Richter haben gesagt, das ist hinterher die Vertrauensbasis, ist ja nicht mehr da. Was hat sich denn noch gravierend geändert? Ja, wie gesagt, ich bin nach wie vor krankgeschrieben. Ich nehme starke Morphium-Tabletten. Wegen der Rückengeschichte? Wegen der Rückengeschichte. Mhm. Die Ärzte können nicht feststellen, warum die Schmerzen permanent da sind. Ich bin jetzt am Montag aus der Reha entlassen worden. Ich war jetzt also seitdem mehrere Mal im Krankenhaus. Das ist ja Wahnsinn. Dann hat sich das ja über ein Jahr hingezogen. Seit über einem Jahr nehme ich jetzt auch diese starke Tabletten. Fährst du selbst noch Auto? Ich fahre noch Auto, ja. Ich hatte ein halbes Jahr Fahrverbot. Ja. Das habe ich auch eingehalten. Und weil ja die Gefahr bestand, dass ich noch nach wie vor diesen Anfall kriege, hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Aber die Ursache, warum ich meine starken Schmerzen habe, die sind nach wie vor offen. Also ganz merkwürdig. Da ist irgendwas passiert während der Autofahrt. Dann hat man einen Lendenwirbelbruch diagnostiziert, den kann man heilen. Der ist wieder in Ordnung, aber trotzdem hast du Schmerzen. Trotzdem habe ich Schmerzen. Und bist in guten medizinischen Händen in Berlin. Ich bin eigentlich permanent in ärztlicher Behandlung. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nicht, was während dieser Fahrt passiert ist. Das war von Tempelhof nach Reinickendorf sind knapp 30 Kilometer. Aber hast du nicht Angst, Auto zu fahren? Nein, eigentlich nicht. Wenn was passieren sollte, kann ich sowieso nicht fahren. Kann es mir auch passieren, wenn ich die Treppe runtergehe, weil ich Bekannte hatte. Ja gut, aber da gefährdest du beim Autofahren ja andere Leute noch mit. Ja, gut, aber wie gesagt, es ist ja die Ursache nicht rausgekommen, warum ich nun bewusstlos geworden bin. Und du hast ja voriges Jahr dann intuitiv offensichtlich das Richtige getan. Du bist an den Rand gefahren. Wie war denn überhaupt die Feuerwehr oder die Polizei auf dich aufmerksam geworden? Es muss irgendjemand beobachtet haben, wie ich rechts rangefahren bin und der hat die Feuerwehr angerufen. Und der konnte aber nicht sagen, der Mann hat irgendwie geschwankt oder hat irgendwas gemacht? Ich hatte auch gar keinen Alkohol oder irgendetwas zu mir genommen. Der hat nur gesagt, da ist ein Mann, der ist ziemlich schlecht, der hat aber eine Nummer angegeben, eine Handynummer und da muss er in seiner Aufgeregtheit Sicherheitshalber muss er eine falsche Nummer angegeben haben oder einen Zahlendreher. Ich verstehe. Ich hatte ihn versucht, nämlich anzurufen und zu erfahren, was er beobachtet hat, aber ich bin an diesen Herrn nie wieder angekommen. Also, auch eine merkwürdige Geschichte. Ich hoffe sehr, dass du deine Schmerzen verlierst, Michael. Danke dir. Und hoffe natürlich auch, dass nie wieder sowas vorfällt. Ich hoffe es auch. Dass du deine komplette Gesundheit wieder kriegst. Das hoffe ich auch. Alles Gute von Herzen und schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön, Domian. Tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht es mit Gabriele. Und Gabriele ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Gabriele. Was ist es bei dir, was du vergessen hast oder wo ist die Lücke? Ja, bei mir kommt es immer wieder vor, in der Zwischenzeit nicht mehr so häufig. Und zwar hatte ich 40 OPs hinter mir. 40 Operationen? Ja. Warum? Was sind das für Operationen? Ich habe, seit ich 15 bin, 28 Unterleibs-OPs hinter mir, weil ich sehr große Zysten hatte in Gebärmutter und Eierstock und die mir Gebärmutter abgedreht haben und die Blase deformiert, Darm deformiert und so weiter. Mit 15 fing das schon an? Ja. Also da hatte ich die erste OP angefangen, hatte eigentlich mit 12. Also von da ab eigentlich, wo ich meine Tage hatte. Und es ging immer um die Problematik Zysten im Unterleib? Am Anfang ja. Und hinterher? Da hat man die Eierstöcke entfernt danach. Und ab da war dann da Ruhe. Dann, also ich hatte auch noch Endometriose, aber das hat sich damit dann auch nach und nach auch erledigt. Was ist das? Die Periode ausblieb. Und dann hat es aber angefangen, dass ich Knorpelauftreibungen, Wucherungen hatte, beziehungsweise immer noch habe im Rippenbereich, Schulterbereich, im Halswirbelrippenbereich. Also die erste Halswirbelrippe links und rechts wurde mir entfernt. Also du bist eine sehr kranke Frau das ganze Leben gewesen, kann man sagen. Ja. Hast du nur die frühe Kindheit war gesund? Oder nicht mal die? Körperlich ja, seelisch weniger. Da ich ja einen zu lieben Opa hatte, sage ich es jetzt mal so. Ich verstehe. Die ganze Krankheit war dann so, dass ich sehr viele Schulter-OPs hatte, weil in der Schulter oben links, also die Auftreibungen mir immer wieder die Schulter unbeweglich gemacht haben, beziehungsweise den Nerv abgedrückt haben. Jetzt sagst du, dass diese Erinnerungslücken, über die wir sprechen wollen, hängen zusammen mit dieser Erkrankung und der Therapie. Bitte? Mit der Therapie. Ich habe dann Morphium bekommen, 2001, weil die Schmerzen einfach nicht mehr anders in den Griff zu kriegen waren. Und da hat es eigentlich angefangen, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir im Gespräch bin, dass ich auf einmal weg war. Ohne Vorwarnung. Also eingeschlafen bist, oder? Eingeschlafen, ja, also ich sage einfach eingeschlafen. Ich war einfach weg. Also da fielen auch die Augen zu? Ja. Ja. Und ich war komplett weg und konnte das überhaupt nicht kontrollieren. Für wie lange? Das waren 4-5 Jahre. Und ich meine, wie lange du dann jeweils also dann so weg warst? Also ich weiß es nur aus Erzählungen und ungefähr so immer so 2-3 Minuten, manchmal auch 5 Minuten. Und du meinst, das hängt mit dem starken Morphium zusammen? Ja, ich hatte eine sehr hohe Dosierung und seit ich, mit der Zeit wurde das dann etwas besser, aber also es ist immer noch, ich habe auch Gedächtnislücken, also Wortfindungen, das ist einfach eine Nebenwirkung vom Medikament. Aber du nimmst diese starke Medikamentierung heute nicht mehr? Ich habe sie etwas reduzieren können, weil ich ein anderes Medikament noch dazu genommen habe. Und das wiederum hat zur Folge, dass du dieses Wegsacken nicht hast? Nicht mehr so stark. Aber es kommt immer noch vor? Es kommt immer noch vor, ja. In welcher Situation auch immer? Ja. Wie ist das, wenn du beispielsweise draußen in der Öffentlichkeit in einem Café sitzt? Wie wäre das denn dann? Würdest du dann so in dich zusammensacken? Ja, genau. Bestünde auch die Gefahr, dass das beim Gehen passiert, während einer Bewegung? Also habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Immer nur, wenn ich in einem Gespräch war, wenn ich gesessen bin, vielleicht ist es die Selbstkontrolle, wo einfach im Gehen das mich auslöst, ich kann es nicht sagen. Also, das heißt, es gibt bei dir zahllose Erinnerungslücken in deinem Leben schon. Absolut. An die du dich nicht erinnern kannst, was da geschehen ist. Das heißt, da waren immer Menschen beteiligt oder passierte das auch alleine, wenn du alleine mit dir warst? Das passiert auch alleine, aber vorwiegend eigentlich, wenn ich weg bin. Wenn ich zu Hause bin, muss ich mich nicht so konzentrieren auf ein Gespräch. Ah, das hat also damit auch zu tun. Dass es damit zusammenhängt. Also nicht nur die Medikamente, sondern auch die Konzentration, die innere Anspannung vielleicht. Ja, also ich habe mich dann lang auch sehr zurückgezogen, bin kaum herausgegangen, weil es einfach ja mir peinlich war. Ja, gab es da im Nachhinein, was man dir so erzählt hat, Situationen, die dann für dich peinlich waren? Ja. Erzähl mal. Also in der Sauna zum Beispiel, dass man einfach ja wirklich wegsackt. Und ich immer nur mit dem Handtuch in die Sauna gehe, also mit dem Handtuch um den Körper rum. Und das natürlich dann zum Beispiel fällt, was ja dann zur Folge hatte, dass ich lange nicht mehr zum Beispiel in die Sauna gegangen bin. Ja. Schwimmen gegangen bin ich fast nicht mehr. Ja, da ist es ja schon, wenn das während des Schwimmens passieren würde, das ist ja dann lebensgefährlich. Genau, Auto gefahren bin ich auch sehr lange nicht mehr. Ja, ja. Einfach weil es mir gerade wegen der Menschengefährdung einfach ja zu gefährlich war, ich hätte mir das nie verziehen. Wenn du dich mit eher fremden Leuten oder nur oberflächlich Bekannten unterhalten hast, war da immer so im Hintergrund die Panik, das könnte gleich wieder passieren? Ja. Mhm. Und das verkrampft einen dann ja noch viel mehr. Richtig, das ist, also da steht man so unter Druck, dass man ja fast schon drauf wartet. Ja. Und ja, das dann, denke ich, noch mehr auslöst. Das hatte zur Folge, dass du dich wahrscheinlich immer mehr isoliert hast. Ja. Wie lebst du heute? Ich bin berentet. Ich war früher selbstständig, habe ja durch meinen ganzen Krankheitsverlauf meinen Mann verloren, mein Geschäft verloren, meinen Hund verloren. Eigentlich alles außer meine Familie, Gott sei Dank. Ich habe eine sehr tolle Familie. Also Vater, Schwester, Mutter. Ach so. Kinder hast du keine? Nein. Das ging ja auch nicht aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast. Ja, ich habe probiert mit in vitro, aber hat nicht funktioniert. Gott sei Dank muss ich heute sagen, da mein Mann mich hat fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wo ja klar war, dass ich berentet werde. Und also zwangsberentet bin ich. Also ich musste von der Krankenkasse aus in die Rente gehen. Und ja, aber heute muss ich sagen, komme ich ganz gut mit zurecht. Ich arbeite ja so einen Tag in der Woche insgesamt über, also einen halben Tag und Freitagnachmittag, Samstagvormittag in meinem Beruf. Und was ist dein Beruf? Ich bin Gärtnerin und Floristin. Ach so, wie schön. Was für ein schöner Beruf. Das gibt mir unheimlich wieder Auftrieb, ja. Und gerade auch jetzt die Zeit ist unheimlich schön. Du, trotz der Schwere deiner Erkrankung und deines schweren Schicksals, was du beschrieben hast, wirkst du wirklich sehr positiv, finde ich, so von der Stimme her. Ja, ich habe mir auch Hilfe geholt. Ich bin regelmäßig in psychosomatischer Behandlung. Und also die Klinik ist wirklich super und die hat letztendlich, das ist noch der Hit, rausgefunden, was diesen Knochenwachstum ausmacht. Das ist eine rheumatische Erkrankung, die sehr selten ist, die heißt SAFO. Aha, das heißt, dass du jetzt im Moment oder in der letzten Zeit auch keine Operationen mehr hast, würde ich ja gehen lassen müssen. Ja, genau. Und auch in Zukunft nicht. Ich eine an, aber ich schiebe sie hinaus, wo es nur geht, weil die Schulter halt komplett instabil ist. Ja, ja. Aber ich bin also absolut froh, es ist zwar eine blöde Diagnose, aber man kann sie endlich angehen. Hast du so im Ganzen das Gefühl, dass es schon bergauf geht mit dir und mit der Situation? Ja, weil ich es einfach jetzt besser einschätzen kann und auch von den Ärzten, viele Ärzte stellen einen hin, weil sie selber nicht wissen, was es ist, woher es kommt. Ja, man wird einfach als Simulant, als Hypochonder, wie auch immer, gerne hingestellt und hat auch, vielleicht auch, hat man manchmal nur das Gefühl, also dann hast du eine Odyssee hinter dir von Krankenhäusern, Ärzten, Operationen, von Ängsten, was man sich alles nur vorstellen kann. Absolut. Und hast jetzt eine Stufe erreicht, wo es dir relativ gut geht. Ja. Und das ist toll. Ja, beglückwünsche ich dich wirklich sehr zu und finde es übrigens auch toll, dass du den Mut gehabt hast, dir anzurufen. Weil wenn man jahrelang so eine Angst hatte, dass man in einem Gespräch wegsackt, ist das natürlich was ganz, ganz Schwerwiegendes, dann in der Öffentlichkeit zu sprechen. Du hast es jetzt mit Bravour gemacht hier. Ich muss mir aber auch sehr zusammenreißen, also einfach von der Wortfindung her. Ja, aber toll, es war perfekt. Okay. Es war absolut perfekt. Okay. Ich möchte noch ganz kurz was sagen zu der Dame vorher, wo die Schlafwandlung ist. Ja, ja. Die soll doch mal zum Herzspezialisten gehen. Mhm. Weil ich hatte in der Klinik auch jemand, wo immer die Schlafwandel hat und keiner rausgefunden hat, was es ist. Und die haben festgestellt, dass in der Nacht der Blutdruck abfällt und die Herzschlagfrequenz. Und seit sie das in den Griff gekriegt haben, Schlafwandel sie nicht. Interessanter Tipp. Reichen wir gerne weiter, aber vielleicht ist die Zuschauerin auch noch bei uns und schaut zu. Aber sonst würden wir es weiterreichen. Ja, gerne. Alles Liebe, alles Gute, Gabriele. Danke. Danke für deinen Anruf. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Margitta. Margitta. Ja. 54, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Margitta. Zum Thema Schlafwandel nicht, zum Thema Erinnerungslücke. War ich gerade noch beim Thema Schlafwandel. Ja. Meine Erinnerungslücke ist eigentlich der Lebensanfang bis zum fast sechsten Lebensjahr. Ach, deine ganze frühe Kindheit bis zum sechsten Lebensjahr ist weg? Ja, ein Monat vor Vollendung des sechsten Lebensjahres ist nichts da. Wie kommt das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe versucht nachzuforschen, ich war an Orten, bei denen, also wo ich früher groß geworden bin. Ich habe meine Mutter erst mit 26 kennengelernt. Wo bist du denn groß geworden? In der Pfalz. Und bist du in einem Heim groß geworden? Ja, teilweise. Ja. Ich weiß aber nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wann ich da reingekommen bin. Ich weiß nicht, wann ich... Ja doch, raus, ja. Eben dieser Heiligabend, einen Monat vor meinem vor Vollendung des sechsten Lebensjahres. Und genau da erinnerst du dich an? Ja, an die Zugfahrt. Also mein Leben fängt in meiner Erinnerung mit der Zugfahrt an. Die Zugfahrt... in die Stadt, wo mein Vater dann neu geheiratet hat. Meine Eltern haben sich scheiden lassen damals. Ja. Und wir sind von einer Fürsorgerin, also mein Bruder und ich, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich, sind Heiligabend, einen Monat praktisch vor Vollendung des sechsten Lebensjahres von mir, von einer Fürsorgerin im Zug in die Stadt gebracht worden, wo mein Vater neu geheiratet hat. Und mit dieser Zugfahrt fängt meine Erinnerung an. Nochmal, dass ich so richtig verstanden habe. Die Jahre davor, nach deinen Recherchen, warst du im Heim. Ja. Immer im Heim. Teilweise, ja. Ist ja interessant, dass die Erinnerung fängt da an, wo du aus dem Heim rauskommst. Ja, ich kann mich aber nicht an das Heim erinnern. Vielleicht war das so schlimm, dass das Gehirn sich gar nicht daran erinnern möchte. Vielleicht war es für dich so schlimm da. Ich weiß es nicht. Und du bist als Baby in das Heim gekommen? Nein, so wie ich dann nachher von meiner Mutter erfahren habe, muss das wohl mit 2 Jahren oder 2,5 Jahren. Also genaue Auskünfte habe ich von meinem Vater noch von meiner Mutter bekommen. Mein Vater sagt gar nichts über die Vergangenheit. Meine Mutter nur so bruchstückeweise. Vielleicht war das so ein Schock für das kleine Kind, für dich als Zweijährige, dass die Erinnerungen sich weggelöscht haben. Ich weiß es nicht. Dass du dich so unglücklich und unwohl gefühlt hast. Keine Ahnung. Wie ist denn das heute für dich als sehr erwachsene Frau? Hast du das so akzeptiert? Oder ist es immer noch irgendwie so ein Schatten? Ich sag mal so, ich musste es akzeptieren, weil ich nicht nachrecherchieren kann, was gewesen ist. Ich habe keine Anhaltsquellen, keine Anlaufstellen dafür. Und selbst dass ich an diesem Ort war und da mal geguckt habe, ob ich mich da an irgendetwas erinnern kann, an Namen oder so, kommt dazu, ich bin auch noch voll blind und seit der Geburt meiner Tochter und kann mich also dadurch auch nicht an irgendwelche optischen Dinge erinnern. Du bist erblindet seit der Geburt deiner Tochter. Ja, du warst früher sehend. Ich habe einen Jugendglaukom gehabt, der nicht festgestellt worden ist. Das ist eine schwere Erkrankung des Auges? Ist grüner Star. Ja. Der ist durch die Geburt ausgebrochen. Und bist du innerhalb kürzester Zeit erblindet? Ja, innerhalb von knapp 3 Tagen. Also nicht ganz 3 Tagen. Und kannst heute gar nichts sehen? Nein. Gar nichts? Nein. Ist es ganz schwarz oder wie kann man sich das vorstellen? Dicke Nebelwand. Ja, also eine Nebelwand, wo man überhaupt nicht durchgucken kann. Also grau, alles grau. Und da war auch nichts therapeutisch mehr zu machen? Ich bin nach der Geburt meiner Tochter dann direkt in die Augenklinik gekommen mit ihr. Bin dann 5-mal operiert worden in der Hoffnung, dass man irgendetwas retten kann, aber es hat alles nichts bewirkt. Liebe Margitta, du hörst die Musik im Hintergrund, ja, das heißt, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Aber ich freue mich, dass wir beiden noch haben sprechen können. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Von ganzem Herzen. Wünsche ich euch auch. Schön, dass du angerufen hast. Dir und dem ganzen Team. Schöne Grüße. Vielen Dank. Und alles Gute noch. Dankeschön, mach's gut. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Axel Düllmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr ARD 1 Festival mit einer offenen und freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.